Sie hören jetzt einen Bürgerfunkbeitrag. Zur Ausstrahlung sind wir gesetzlich verpflichtet. Die urheberrechtliche Verantwortung für Beiträge des Bürgerfunks liegt bei den zuständigen Bürgerfunkgruppen. Kurz vor 21 Uhr meldet sich wieder Ihr Programm von Radio Neandertal. Bürgerfunk. Hallo und guten Abend und ein frohes neues Jahr 2018. Hier ist die erste Sendung der Bürgerhauswelle in diesem Jahr. Wie immer aus dem Studio der Volkshochschule im Bürgerhaus Erkrath. Wir senden weiterhin jeden vierten Dienstag im Monat auf den Frequenzen von Radio Neandertal und auf radioneandertal.de im Livestream. Bei uns hören Sie in jeder Sendung immer nur die Musik einer Band oder eines Künstlers. Heute haben wir uns für die deutsche Sinti-Pop-Band Alphaville entschieden. Natürlich ist die Musik nicht alles. Wer die Neujahrsvorsätze noch nicht vergessen hat und sich sportlich betätigen möchte, kann das auf ungewöhnliche Art tun, nämlich durch Dartspielen. Dabei tut man nicht nur etwas für seine Gesundheit, sondern lernt auch nette Leute kennen. Drei dieser netten Leute stehen uns in der nächsten Stunde im Interview Rede und Antwort. Bleiben Sie dran und erleben Sie den gemeinnützigen Verein Crazy Steelers 2010 Erkrath e.V. Viel Spaß bei der Sendung. Heute Abend im Studio der Bürgerhauswelle für die Bürgerhauswelle Angela Haug und Volker Förster. Herzlich willkommen an unsere Studiogäste von den Crazy Steelers. Ich begrüße Herrn Wolfgang Schwenker, erster Vorsitzender. Vielen Dank. Herrn Erik Schröter, zweiter Vorsitzender. Guten Abend. Und Mandy Köhler, leidenschaftliche Dartspielerin. Hallo. Das war die Kurzvorstellung unserer heutigen Studiogäste. Jetzt wollte ich mit dem Verein anfangen. Also Sie nennen sich Crazy Steelers. Jetzt fangen wir erstmal an. Woher kommt der Name? Herr Schwenker, können Sie mir dazu was erzählen? Ja, aber sicher. Also die Crazy Steelers sind 2010 in der Crazy Sports Bar, in der damaligen Crazy Sports Bar hier in Hochtal gegründet worden. Steelers kommt von den Stahlarbeitern und da wir mit Stahlspitzen spielen, ist da auch ein direkter Bezug. Mittlerweile gibt es die Crazy Bar nicht mehr. Wir sind jetzt mehrfach umgezogen und sind jetzt aktuell im Monis Jägerhaus seit einem guten halben Jahr, wo wir uns donnerstags immer zusammenfinden. Und wenn man von Dart mit Stahlspitzen spricht, dann reden wir nicht von Elektronik-Dart, sondern von dem echten Oldschool-Dart? Richtig, genau. Elektronik-Dart war früher mal, als es die Crazies Bar noch gibt, ein Dart dabei. Das sieht man auch auf unserem Logo. Heutzutage spielen wir ausschließlich und nur Steel-Dart. Da möchte ich gerne mal nachfragen. In vielen Gaststätten sehe ich diese Automaten, wo mit Plastikpfeilen, die auch Plastikspitzen haben, zu einem Bierchen gemütlich die ein oder andere Partie ausgespielt wird. Das ist eigentlich nicht der Dartsport, sondern ich sag mal eine unterhaltende Variante. Liege ich da richtig, oder? Nee, überhaupt nicht. Es gibt ja auch, genauso wie wir eine Mannschaft sind und ein Verein sind, gibt es auch im E-Dart Vereine und Mannschaften, die auch Turniere spielen, Ligen spielen. Da gibt es auch Weltmeisterschaften, Europameisterschaften etc. Also das ist nicht nur einfach zur Belustigung da, sondern auch wirklich, das wird auch professionell betrieben. Also nicht das eine ist die Vorstufe oder das Lockangebot oder der Schnupperdart und das andere ist die professionelle Variante, sondern es sind zwei Paar Schuhe regelrecht und in beiden wird in Ligen bis hin zu Weltmeisterschaften um Titel gekämpft. Richtig. Ja, das sollten wir erstmal sacken lassen. Change in the weather. Meine Damen und Herren, hier ist die Bürgerhauswelle. Wir stellen heute den Dartverein, die Crazy Steelers, vor. Frage an das Mitglied, Frau Mandy Köhler. Sie sind schon seit einiger Zeit dabei. Wie gefällt es Ihnen denn in dem Verein? Mir gefällt es sehr gut. Der Zusammenhalt ist prima. Wir finden uns alle gut zusammen. Gibt es viele Frauen bei den Crazy Steelers? Es gibt leider nur zwei Frauen. Wir sind ungefähr 30 Mitglieder, davon zwei Frauen. Ja. Ich muss mal eben einspringen und sagen, Frauen, wenn ihr das jetzt hört, hin dort, den Frauenanteil verdoppeln. Wir müssen zusammenhalten. Es gibt überall zu wenig Frauen, auch hier bei der Bürgerhauswelle. Ja, und angenommen, einige Damen fühlen sich dann angesprochen. Wo kann man denn sie treffen? Wo proben sie oder wo trainieren sie, muss man ja sagen, Dart ist ein Sport. Wir trainieren in Monis Jägerhaus hier in Hochtal. Immer donnerstags ab 19.30 Uhr. Und da kann man auch mal locker hinkommen und mal zuschauen, ob das was für einen ist, oder? Ja, natürlich. Mhm. Und wie lange wird trainiert? Unter welchen Bedingungen? Wie kann man sich das vorstellen? Also es wird bis ungefähr 22 Uhr, 23 Uhr trainiert. Das hängt davon ab, wie lange der Wirt letztendlich aufmacht, zu dem wir einen sehr guten Draht haben. Trainiert wird entweder, indem man wirklich Spiele spielt gegeneinander, oder eben, indem man wirklich auch richtige Trainingseinheiten macht. Trainingseinheiten heißt also, auf bestimmte Zahlen wirft, dass man die Wurftechnik anpasst, dass man sich auch mal unterschiedlich stellt, bis man seinen genauen Wurf gefunden hat, gerade was Anfänger angeht und, und. Sowas in der Richtung. Ja, und haben Sie da einen kleinen Saal, wo dann reihenweise die Scheiben hängen? Oder Okay. Also wir haben vier Boards insgesamt, die wir auf maximal aufhängen können, Stand der Dinge jetzt. Wir haben auch noch die Option auf zwei weitere. Aber momentan kommen wir mit vier einigermaßen gut hin. Und da treffen sich dann die Grüppchen, die man dann auch mal durcheinander mischen kann. Wir sind bei den Trainingsabenden zwischen 20, 25 Leuten, kommt da schon mal zusammen. Ist das auch die Anzahl der Mitglieder oder sind reine Mitglieder doch eine etwas größere Anzahl? Etwas höhere Zahl, weil wir auch Mitglieder haben, die von weiter weg sind. Also unser Einzugsbereich für unsere Mitglieder ist bis hin zu Köln. Fellbad ist mit dabei. Das heißt, die sind dann nicht immer beim Training dabei. Ja, ich denke, da hören wir nach dem nächsten Lied mal weiter noch drüber, ne? Machen wir. Okay. Spielen. Nicht nur zum Spaß, sondern auch in bestimmten Kreisklassen oder Ligen, Ligas? Wie nennt man das? Herr Schröter, erzählen Sie mal, wie ist der Aufbau beim Dart? Ja, es gibt in NRW gibt es erstmal 5 Ligen, ganz unten angefangen von der Bezirksklasse bis hoch zur ersten Liga NRW und darüber kommt halt nur noch die Bundesliga. Gespielt wird bei uns so, wie ist fast wie in der Bundesliga, kann man sich das vorstellen, für die Leute, die jetzt halt keine Ahnung haben, wie Dart läuft. Und zwar, wir haben jetzt bei uns in der Liga, sind wir nur noch 9 Mannschaften, jeder spielt gegen jeden, Hinrunde, Rückrunde. Für einen Sieg gibt es 2 Punkte, unentschieden 1 Punkt, Niederlage halt 0 Punkte. Und der Erste steigt auf, der Zweite hat die Chance auf die Relegation und die letzten beiden steigen, glaube ich, ab. So ungefähr ist das. So ein Ligaspiel läuft so, man hat erst 8 Einzel, dann kommen 4 Doppel und dann kommen wieder 8 Einzel. Also 20 Spiele am Abend, die man macht und jeder Spieler hat maximal die Chance, an dem Abend 3 Spiele zu spielen. Aus wie vielen Spielern besteht denn eine Mannschaft? Es müssen bei uns in der Liga mindestens 8 sein. Also und welche Liga ist das für die Crazy Steelers? Also für die erste Mannschaft ist es die Bezirksliga Nordrhein-Süd. Und für die zweite Mannschaft ist es, glaube ich, die Bezirksklasse Nordrhein-Süd. Die haben aber den Vorteil, da das die unterste Liga ist, die können auch mit 6 Leuten antreten und können im Prinzip Leute doppelt aufstellen, was ab den höheren Ligen nicht mehr der Fall ist. Das heißt also, an den Wochenenden setzt man sich ins Auto, fährt dann zu entsprechenden Turnierstätten und trifft dort auf andere Mannschaften und spielt diese Partien aus. Ja, richtig. Also ein Ligaspiel pro Samstag, sage ich jetzt mal so. Und dann 2-Wochen-Rhythmus oder Wochenrhythmus, je nachdem, wie die Ligaspielordnung das vorgesehen hat. Das ist ja auch schon im Juli, wird das, glaube ich, schon alles durchterminiert. Und dann weiß man, wo man hin muss. Das sind meistens auch Kneipen oder kleine Vereinsheime. Das ist immer ein lustiger Abend meistens. Kommt auch auf die Mannschaft an. Ja. Jetzt habe ich kurz vor Weihnachten gesehen, die Dart-Weltmeisterschaft hat stattgefunden. Und da waren ja jetzt wirkliche Profis, die, glaube ich, von diesem Sport leben können. Ist das so, auch mit Sponsoren? Also funktioniert das wie im Profisport? Durchaus. Das kann man nicht mit dem Amateursport vergleichen. Die Jungs, primär Jungs, die dort spielen, die trainieren 8 bis 10 Stunden täglich, verdienen teilweise, zumindest, ich sage mal, die Top 30 können gut davon auch ohne Sponsorengelder leben. Sponsoren haben die natürlich trotzdem. Das geht hoch bis zu 1,5 Millionen, die die so in dem Jahr machen. Wohlgemerkt in Pfund. Dart kommt aus England, deshalb sind auch die entsprechenden Gelder dort immer in Pfund angegeben. Es gibt dort mehrere Events, die unter anderem auch in Deutschland stattfinden. Jetzt zuletzt war dann die Dart-WM in England. Ja, da würde ich gerne nach der nächsten Musik noch mal drauf eingehen. We'll be right back. Hier ist die Bürgerhauswelle aus dem Studio der Volkshochschule im Bürgerhaus Erkrath. Wir senden jeden vierten Dienstag im Monat um 20.04 Uhr auf den Frequenzen von Radio Neandertal und auf radioneandertal.de im Livestream. Die Musik stammt heute ausschließlich von den Elektropoppern der Band Alphaville. Gleich informieren wir Sie weiter über die Crazy Steelers 2010 e.V. Dort wird in Erkrath Hochdahl Dart gespielt. Bürgerhauswelle im Studio, Angela Haug und Volker Förster. Unsere Studiogäste Wolfgang Schwenker, Erik Schröter und Mandy Köhler. Frau Köhler, mögen Sie mir die Spielregeln grob umreißen? Oder möchten Sie die Frage weitergeben und das Publikum fragen? Nein, das kann ich gerne beantworten. Also in der Regel wird von 501 Punkten runtergespielt. Der Clou an der Sache ist, dass man nicht glatt runterspielt, sondern mit dem letzten Dart ein Doppel treffen muss. Die Dartscheibe, die ist aufgeteilt in mehrere Ringe. Es gibt einen äußeren Ring, der zählt zweifache Punkte und in der Mitte gibt es nochmal einen Ring, der zählt dreifache Punkte. Und Sinn des Spiels ist es im Grunde zum Schluss dann mit einem sogenannten Doppel auszumachen. Also sprich, wenn man 32 Punkte Rest noch stehen hat, dass man mit Doppel 16 dann beendet. Da kommt ja dann noch höhere Mathematik mit ins Spiel. Ja, das auf jeden Fall. Man muss schon ein bisschen taktisch überlegen oder auch, wenn man ungerade Zahlen zum Ende stehen hat, muss man sich erstmal überlegen, welches Doppel liegt ihm vielleicht gut und dann entsprechend runterrechnen, dass man einmal sich gerade stellt und dann die Möglichkeit hat, auszumachen. Okay, ich mache jetzt mal einen Schwenk in meine Jugend. Ich denke, jeder, der aus dieser Zeit mitstammt, hatte mal irgendwie Kontakte zu einem Wurfpfeilspiel. Das konnte man für kleines Geld ersteigern. Die Dinger hingen dann meistens an der Gartenlaube und die Familie warf dann und hatte ihren Spaß damit. Wie ist das denn jetzt, ich sag mal, im anspruchsvollen Bereich? Wie teuer ist so eine Grundausrüstung an, sagt man, Pfeile oder an Darts? Also im Grunde nicht viel. Man sollte schon ein paar, in Anführungszeichen, gescheite Darts haben. Die kriegt man ab 25-30 Euro aufwärts. Nach oben hin gibt es Grenzen, die liegen bei 300. Das macht aber kein professioneller Darter. Das sind dann eher Sammlerstücke. 25 Euro ist man gut dabei. Für eine ordentliche Scheibe zahlt man ab 30 Euro aufwärts. Also recht überschaubar in den Kosten. Genau. Wir hören ein wenig Alphaville und dann geht es weiter. Forever young. Ja, meine Damen und Herren, wir haben heute Gäste vom Dartverein Crazy Steelers und wir haben eben schon im Verlauf der Sendung erfahren, dass es eigentlich ein recht niederschwelliger Sport ist, niederschwellig, was den Eintritt in diese Szenerie betrifft. Und zwar die Kosten sind recht gering und Dart wird eigentlich sehr offen in Gaststätten oft gespielt und man kann jederzeit mal vorbeikommen, haben wir erfahren, und schnuppern und man ist sofort mit dabei. Also man muss nicht stundenlang trainieren wie für andere Sportarten, sondern man kann eigentlich von Anfang an mitmachen. Rede ich da jetzt Quatsch oder ist das so? Nein, genau so ist das. Das ist gut zusammengefasst. Und es ist ein recht geselliger Sport. Man ist immer unter Menschen und unternimmt zusammen vieles. Herr Schwenker, Sie sind wahrscheinlich Gründungsmitglied. Nein, ich nicht mehr. Ich bin tatsächlich erst ein bisschen später dazu gestoßen. Wie gesagt, seit 2010 gibt es den Verein. Seit 2013 bin ich im Verein und dann auch sehr schnell als Vorstand. Gründungsmitglied ist der Herr Schröter noch. Okay. Ihre Motive, weshalb sind Sie zu einem Dartverein gegangen? War das Zufall oder faszinierte Sie da irgendwie der Sport? Nein, Zufall war das eigentlich nicht. Seinerzeit in Düsseldorf habe ich viel Dart gespielt, wenn auch ganz anders und einfach nur so in einer kleinen Clique, nicht vereinsmäßig. Erst als ich nach Hochdahl gezogen bin, vor ungefähr 7 Jahren, habe ich überlegt, eigentlich, weil ich mitgekriegt habe, hier gibt es einen Dartverein, da könntest du eigentlich mal auch ein bisschen mehr draus machen. Und so ist das passiert und so bin ich bei den Steelers hängen geblieben. Wie war das bei Ihnen, Herr Schröter? Och, früher beim Kumpel, der hatte so eine E-Dart-Scheibe unten im Keller hängen, wir haben mal ein bisschen gespielt, dann schnell gemerkt, ach, das klappt ja doch ganz gut. Ein bisschen rumgeguckt, mal eine Kneipe gefunden um die Ecke, die hatten auch einen Verein, da angefangen. Man wurde immer besser, man hat trainiert, man wurde immer besser und dann, ja, ist man aber einfach dabei geblieben. Und eine der wenigen Frauen, Frau Köhler, keine Angst gehabt, auf einmal in so einer Männerdomäne zu landen? Nein, gar nicht. Also bei mir fing es eigentlich so ähnlich an wie bei dem Herrn Schröter. Ich bin auch durch einen Freund ans Darten gekommen, der zu Hause im Wohnzimmer einen E-Dart-Automaten stehen hatte. Wir haben oft gespielt und irgendwann kam dann die eigene Scheibe zu Hause, war dann eine Steel-Dart-Scheibe. Ja, und da ich nicht immer alleine trainieren wollte, habe ich gegoogelt und bin dann auf den Verein gestoßen, habe den Herrn Schwenker angeschrieben und ja, plötzlich war ich Mitglied. So schnell geht das und genau. So einfach. Genau. Ja. Was muss man an Mitgliedsbeitrag entrichten, jährlich, monatlich oder? Wir haben 100 Euro im Jahr. Insgesamt für alles, da sind auch alle Kosten mit drin, inklusive Fahrtkosten, wenn jemand fährt. Jetzt ein Song von Alphaville und dann geht es gleich weiter. filled with fear of the wind. Like the moon so beautiful from afar, but shattered on the surface of skies. A sea with no more fish, planets without air, waves with no more song. Jetzt haben wir schon so viel über Dart geredet und auch über die verschiedenen Klassen, die es dort gibt. Aber Herr Schröter, die Pfeile, die ich kaufen kann, sind die immer gleich oder sind die in den verschiedenen Klassen auch verschieden schwer oder so etwas? Also es gibt da zwei grundlegende Unterschiede. Beim E-Dart darf man bis maximal 18 Gramm spielen und beim Steel Dart sind es, glaube ich, maximal 50, glaube ich, oder so, ja. Bis so und so viel Gramm. Da gibt es ja auch jede unterschiedlichen Formen, Größen, Längen, Dicken, wie auch immer. Da muss sich halt jeder Spieler selber, muss sich da zurechtfinden, womit er klarkommt. Manche spielen lieber mit tropfenförmigen Darts, manche spielen lieber mit ganz länglichen, dünnen Darts oder die innen drin noch mal so eine Wölbung haben. Das ist ganz unterschiedlich. Da muss jeder selber wissen, was für ihn am besten ist. Also das ist keinesfalls genormt. Das ist dann tatsächlich so, dass das jeder nach seinen Vorlieben machen kann oder sagen kann, jetzt muss ich das, den äußeren Ring fürs Ausmachen treffen, dann nehme ich mir einen anderen Dart als fürs Runterspielen. Das kann man auch machen. Ich muss nicht mit drei gleichen Darts spielen. Ich kann auch drei unterschiedliche Darts haben. Die dürfen aber auch die Länge von 30 Zentimetern, meine ich, wenn ich es recht im Kopf habe. 35 Zentimeter dürfen sie nicht überschreiten. Also ich kann einen Dart von die Form haben, eine andere Form. Das ist jedem selber überlassen, wie er es gerne hätte. Ja, leider kommen wir schon zum Ende unserer heutigen Sendung. Und meine Damen und Herren, falls wir Sie an den Radiogeräten ein bisschen auf den Dartsport einstellen konnten, kommen jetzt Kontaktadressen und so weiter. Falls Sie also was zu schreiben haben und hier Kontakt zu unseren freundlichen Studiogästen aufnehmen möchten, Herr Schwenker, wie kann man Sie denn erreichen? Am einfachsten geht das entweder über die Homepage www.crazy-steelers.de, Steelers mit Doppel-E geschrieben, oder einfach über Facebook Crazy Steelers suchen. Über das Kontaktformular auf Facebook ist das auch kein Problem. Und da erfährt man auch, wo Sie gerade sind, wo Sie sich aufhalten, wo Ihre Trainingsstätte ist und so weiter. Genau, da sind alle aktuellen Infos, alle Ligaspielergebnisse in einem kurzen Bericht drin, alle Trainingsverschiebungen, Trainingstage sind dort drin. Das kann man auf einen Blick schnell erfassen. Ja, und für alle die es vielleicht eben nicht mitbekommen haben, Sie trainieren donnerstags, war das? Donnerstags, 19.30 Uhr. Okay. In Monis Gasthaus? Monis Jägerhaus. Monis Jägerhaus. Das Jägerhaus sollte den Erkrathern Hochtaler ein Begriff sein. Und wenn nicht, die Internetseite crazy-steelers.de. Dort findet man alle Infos. Okay, Frau Köhler, Herr Schröter, Herr Schwenker, schönen Dank, dass Sie heute Abend hier waren. Vielen Dank für die Informationen. Mir haben Sie sehr viel Interessantes erzählt. Ich hoffe, unseren Hörerinnen und Hörern auch. Und gibt es sowas wie ein Gutholz beim Kegeln? Gibt es einen Schlachtruf, den die Darter haben untereinander? Es gibt ein Gutdart. Ganz einfach, ähnlich wie beim Kegeln. Na dann, Gutdart weiterhin. Herzlichen Dank. Danke. Gutdart. I'm tuning. besonders. Tiefsinnig. Und ganz nah dran. Das alles und noch mehr ist Bürgerfunk. Für dich, für mich und für alle. Bürgerfunk, sei dabei. Mach mit. Angela Haug von der Bürgerhauswelle hat sich heute ausgesucht, Alphaville zu hören. Mit Alphaville hat alles angefangen in Münster. Damals Marion Gold, Bernd Lloyd und Frank Mertens tauchten 1984 mit ihrer ersten Single Big in Japan auf und wurden damit nicht nur Big in Deutschland, sondern auch international Big bekannt. Ihr Synthie-Pop mit ihrem Debütalbum Forever Young wuchs sich zum phänomenalen Erfolg aus. Die Übersiedlung nach Berlin war zu jenen Zeiten ein Muss, wenn man musikalisch experimentieren wollte. Kurz vor der Veröffentlichung des zweiten Albums stieg jedoch Frank Mertens aus. Ricky Ecolette nahm schon für die letzte Single-Auskopplung Jet Set seinen Platz wieder ein. 1986 wurde es mit dem zweiten Album Afternoon in Utopia rockig. 3 Jahre später wuchs der Stil mit The West Taking Blue zu einem gelungenen Zusammenspiel von verschiedenen Musikstilen zusammen. Pop, Rock, Jazz und Classic fügten sich zu einer Einheit. 2 Alben später sind Alphaville 1997 nur noch ein Duo. Ricky Ecolette stieg aus. Anfang 99 verwirklichten sie ein ehrgeiziges Projekt, Dreamscapes. Eine 8-CD umfassende Anthologie als Boxset mit einem umfangreichen Booklet, verwirklicht auf ihrem eigenen Label. 125 bisher unveröffentlichte Titel aus den letzten 20 Jahren, das machte zusammen 9,5 Stunden Musik. Auch das Internet hatte es Alphaville angetan. Den 9. Titel von Dreamscapes gab es zunächst nur online auf alphaville.de. Des Weiteren stellten sie Songs online, die spontan entstanden und vielleicht oder vielleicht auch nicht zu Singles wurden. Jeden Monat neu. Im Jahr 2001 erschien eine Remix-Platte der größten Hits, Forever Pop. Im Jahr 2001 erschien eine Remix-Platte der größten Hits, Forever Pop. Die folgende Dreamscapes-Auflage Crazy Show vertrieben Alphaville ausschließlich über ihre Website. Zur gleichen Zeit verkündete Bernd Lloyd seinen Ausstieg. Doch auch solo gelang Marion Gold 2010 ein großer Wurf. Er schloss einen Plattenvertrag mit einem großen Label ab. Mit Catching Waves on Giant und auch dem gerade in 2017 erschienenen Strange Attractor erreichte Alphaville nun wieder mehr Menschen als mit den Fanveröffentlichungen der vergangenen Jahre. Strange Attractor besticht durch seine überbordenden Stilmix. Die Bürgerhauswelle hat heute hauptsächlich Musik aus diesem letzten seltsam anziehenden Album gespielt. Okay, und auch 1 oder 2 Klassiker. I love you.